Kapitel 32 von Gedichte, Neue Sammlung von Robert Eduard Prutz, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ludwig Uhland, Juni 1842. Hatte jüngst in schwülen Tagen in mein Stübchen mich verschlossen, saß und las und merkte nimmer, wie die Stunden rasch verflossen, denn ich las in Uhlands Liedern und ein wonniglicher Duft, süß und mild wie Waldesrauschen, kühlte fächelnd mir die Luft. Horch, da läutet es am Tore, horch, da lärmt es auf den Stiegen. Rasche Tritte höre ich poltern, Türen klappen, Türen fliegen, und mit lautem Jubelrufe, eine Zeitung in der Hand, kommt der Freund, der vielerfahrene, in mein Kämmerchen gerannt. Gute Botschaft, frohe Zeitung, ja, noch fällt der Blick der Musen, sanft erwärmend, ehrfurchtweckend, auch in königliche Busen. Freund, was hast du? Hier die Zeitung, auch das Wissen, auch die Kunst, schmückt fortan vor allem Volke eines großen Königs Gunst. Nicht bloß die seit anno 15 nur Rekruten exerzieren, nicht bloß Kammerherrn und Junker wird man künftig dekorieren, nicht bloß wer ein halb Jahrhundert sich geschmiegt und sich gebückt, wird mit einer vierten Klasse auf dem Sterbebett entzückt. Nein, oh nein, für ebenbürtig gelten künftig auch die Geister, auch die Künstler sind geadelt, auch die Wissenden, die Meister. Ehrte sonst den Mann der Orden, ehrt den Orden nun der Mann, und der Tag der Mediceer, auch für Deutschland bricht er an. Ist das alles? Nur ein Orden? Guter Freund, du machst mich lachen. Große Zeit bringt große Männer, doch kein Orden kann sie machen. Wen zum Ritterdienst des Geistes die Geschichte selbst geweiht, fragt auch der nach eines Königs goldverbrämtem Ordenskleid. Doch es sei, ich will es loben, denn was kann ein König geben? Wein herbei, und mit dem König lassen wir die Ritter leben. Aber dreimal hoch vor allen, dreimal lebe der Poet, der auch mit dem Stern des Königs ewig doch beim Volke steht. Und der Freund horcht auf, verwundert. Sprich, wen meinst du? Kannst du fragen? Siehst du nicht in meinen Händen Uhlands Lieder aufgeschlagen? Wer verdient es, wem gebührt es, dass ihn auch ein König ehrt? Wer vor allen als der eine, wer ist Stern und Orden wert? Der in allertrübsten Tagen, in den Tagen unserer Schande, dennoch seine Lieder weihte dem geliebten Vaterlande, der aus eingestürzten Hallen, aus der Vorzeit dunklem Schacht, Gold der Liebe, Gold der Treue, glänzend an das Licht gebracht, das aus frisch belaubtem Stamme alte Zeiten neu erblühten, das für Vaterland und Freiheit alle Herzen neu erglühten, das der Widerhall erwachte in dem deutschen Dichterwald, das Gesang aus tausend Kehlen rings von allen Zweigen schallt. Aber in der Zeitung lange blätterte der Freund betreten. Freilich, freilich, lass mich sehen, wart, hier kommen die Poeten. Tieck, der Urahn der Romantik und der deutsche Mandarin, Rückert, den zwar nicht die Reime, aber längst die Musen fliehen. Aber Uhland, nur geduldig, hier ist List, der Tastenschläger, Metternich, der Staatsminister, Enke der Kometenjäger. Aber Uhland, volle 30, oder hätt ich mich verzählt? Aber Uhland, sei zufrieden, Ludwig Uhland, Uhland fehlt. Den die Könige nicht mögen, der den Fürsten nicht behagte, weil er in der Zeit der Knechtschaft dennoch frei zu dichten wagte. Ludwig Uhland, deutscher Dichter, Vaterlandes Schmuck und Zier, einen Orden, einen andern geben Deutschlands Bürger dir. Geben brennend Rot der Liebe, geben sanftes Blau der Treue, dass dein Haupt, das silberweiße, grünen Kranzes sich erfreue. Geben bürgerliche Wahrheit für gekrönten Fastnachtsscherz. 30 Männern, 30 Orden, aber Uhland unser Herz. Lebe, Sonderkreuz und Sternchen. Wohl, den Stern kannst du entbehren, den wir selber als ein Sternbild, als ein leuchtendes verehren. Du, an dessen greiser Locke zärtlich jedes Auge hängt, den an Deutschlands fernster Küste gastlich jedes Haus empfängt. Zwar wir wollen es nicht verhehlen, anderes wollen andere Zeiten, und so lehnst du, stummen Mundes, schweigend über deinen Seiten. Aber dennoch, weh dem Finger, der nach deinem Kranze greift, weh der Hand der Übermütgen, die an deinem Lorbeer streift. Du indes, o deutsche Jugend, die du brennest vor Verlangen, auch einmal aus Königshänden Stern und Orden zu empfangen. Lern, o Jugend, lern bei Zeiten, was den Königen gefällt, welch Talent und welche Tugend stets bei Hof den Preis erhält. Bist du, was der Herr verhüte, ein Poet, so sei's für Damen, schreib Novellen für den Teetisch, schreib Gazelen und Makamen, schreibe, schreibe unablässig, jede Messe einen Band, aber nichts von Recht und Freiheit, aber nichts vom Vaterland. Dann vielleicht, nach 50 Jahren, wird man gnädig dich bedenken und, zwar nicht den Orden selber, doch die Anwartschaft dir schenken. Ja, vielleicht, wenn du gescheit bist, hängt ein Titel auch daran, und der Tag der Mediceer bricht dem neuen Hofrat an. Ende von Kapitel 32.